Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute aber ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir ein festes Thema, eine Themennacht, und das Thema heißt: Ich habe meine Strafe verbüßt. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes, etwas sehr Schwerwiegendes getan haben, dafür die Schuld tragen, aber dann auch dafür bestraft wurden und somit dann ihre Strafe verbüßt haben. Also, und zudem möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die jemanden gerne bestrafen würden, damit er büßt. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, ich habe meine Strafe verbüßt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Steffen oder Steven. Nee, Steffen, ne? Steven? Steffen, heißt du Steffen? Nee, Steven. Steven, Entschuldigung, 21. Ja. Steven. Schön, dass du da bist. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ich habe meine Strafe verbüßt. Ja, richtig. Was hast du denn angestellt? Ich habe, wo ich 16 war, Menschen überfallen. Abgenommen. Handys abgenommen, Portemonnaies abgenommen. Mhm. Wie alt waren diese Menschen, die du überfallen hast? Alles so, also unterschiedlich. Alt, jung. Auch alte Leute? Ja, alte auch. Ja. Wie alt? Ja, alt. Ich musste mal mit einer vor Gericht, also die war schon 80 oder so was. Boah, wie mies. Ja. Wie ja, mies. Der alten Frau hast du das Portemonnaie geklaut, oder? Ja, das war der Handtasche damals, ja. Und dann alles halt rausgenommen, die Karte und. Und bist du auch noch gewalttätig geworden gegen die Frau? Na, gegen die nicht, aber bei Jüngeren schon, ja. Also die alte Frau habe ich nicht geschlagen oder so. Ist keine Entschuldigung, ich weiß, aber die habe ich jetzt nicht körperlich angegriffen. Die habe ich so die Handtasche und dann halt abgehauen. Ja. Aber gegen andere Leute so, ja. Da bin ich auch gewalttätig geworden. Wie viel Geld hatte die alte Frau denn in der Tasche? 15 Euro oder sowas. Mhm. Das hast du angefangen mit 16? Ja. Und wie lange hast du los? Also mit 14 habe ich so kleinere Dinge, so Ladendiebstähle so. Mhm. Und mit 16 ging das dann halt schlummerlos, wo ich mit diese Person, denn meine ehemaligen Freunde da unterwegs war, dann ist das halt schlimmer geworden. Mhm. Da haben wir uns richtig so auf die Lauer gelegt so und gewartet, bis irgendwer aus der Kneipe kam, die betrunken waren oder so, und dann. Mhm. Ihr habt es nicht vorwiegend nachts gemacht. Die alte Dame war wahrscheinlich nicht nachts unterwegs. Ihr habt es zu jeder Tageszeit. Aber sonst ja. Also mehr so abends. Achso, eher abends und dann an ruhigeren Ecken wahrscheinlich. Ja. Ja. Ist denn mal jemand so schlimm verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste? Ja, mehrmals sogar, ja. Bitte? Mehrmals, ja. Mehrmals sogar. Wie schwer waren denn die Leute dann verletzt? Also Nasenbeinbruch zum Beispiel, oder einer war mal, hatte sogar den Kiefer gebrochen oder so. Weil du so zugeschlagen hattest? Ja. Wie viele Jahre? Nicht nur ich, wir waren ja immer zu, ob ich das jetzt genau war mit dem Kiefer, kann ich nicht genau sagen, aber so, ja. Also eine Nase oder so habe ich bestimmt schon gebrochen, ja. Hm. Wie viele Leute insgesamt waren das immer, wenn ihr einen überfallen habt? Wir, die das jetzt gemacht haben, wir zusammen? Hm? 3, 4 so? 3, 4. Hm. Ja. So, mit 16 ging es dann so richtig los. Wie viele Jahre insgesamt hast du das gemacht? Also das ging dann so, ja, bis wir halt dann mal richtig so erwischt wurden. Das waren, also in dem Sinne nicht lange gewesen. Das waren nicht mal ein Jahr insgesamt so. Mhm. Aber es waren halt viele Leute. Ja. Ja, weißt du, wie viel Mal du so einen Überfall gemacht hast? Kannst du das für dich sagen? Also so, ich sag mal so, grob ich jetzt 5 bis 10 Mal auf jeden Fall. Mhm. So, dann seid ihr erwischt worden oder wie ist das dann aufgeflogen? Ja, also da haben wir ihn abgepasst so an der Kneipe, der dann nach Hause wollte oder was weiß ich wohin. Den haben wir dann ein bisschen verfolgt, bis halt wie du schon gesagt hast, so ruhigere Ecke so. Mhm. Und ein bisschen, ja, den haben wir dann halt abgepasst dann. Mhm. Wir fragten nach einer Zigarette und dann halt, bevor er schon reden konnte, also gleich zugehauen. Und dann, wo wir abhauen wollten, dann kam aber von einer Seite Polizeiauto und von der anderen Seite und so. Da haben wir schon gemerkt, dass irgendwer angerufen haben oder irgendwie. Mhm. Also irgendwer muss das gesehen haben oder irgendwas. Mhm. Da kamen auf jeden Fall ganz schön viele Streifenwagen so und da haben sie uns dann halt gekriegt, ja. Ja. Dann ist es zu einer Anzeige und Prozess gekommen. Ja. Erzähl mal, was dann passiert ist. Also das war dann, das hat eine Weile gedauert da, müssen wir, also die haben uns erstmal natürlich festgenommen denn. Mhm. Alkohol-Dings hier messen, also. War Alkohol im Spiel? Und sowas. War Alkohol im Spiel? Ja, ja. Ja. Immer? Immer, ja. Ja. Mhm. So hätte ich mir das ja auch nicht getraut, so nicht. Mhm. Aber jedenfalls haben sie das dann gemacht und dann waren wir auch in Untersuchungshaft für, also ich für 2-3 Tage bloß. Ja. Und dann haben sie mich halt wieder freigelassen, dann war ich fast 17, da kam es dann zu der Anklage. Mhm. Und ja, 2 Jahre habe ich dann bekommen. Jugendstrafe. Das heißt, du warst 2 Jahre im Knast? Ja, Jugendknast, ja. Hast du denn bei der Gerichtsverhandlung alles gestanden? Ja, habe ich ja. Anders als meine ehemaligen Freunde da. Ach, und was haben, die haben es nicht gestanden? Nee, im Gegenteil, die haben auch noch die Schuld auf mich geschoben, dass ich das irgendwie geplant hatte und so und ja. Das stimmt aber nicht. Nee. Das habt ihr gemeinsam gemacht. Also ich will mich jetzt nicht rausreden, aber ich wurde eher überredet, als dass ich wem überredet habe. Also. Zu was sind die? Die haben nichts gestanden, nee. Und zu was sind die verurteilt worden? Ja, drei, der eine ist zu 3 Jahren und 4 Monaten. Ah ja. Und die anderen beiden hatten aber auch ein bisschen mehr. Also ich war mit 2 Jahren der niedrigste, sag ich mal. Waren die auch so in deinem Alter, die anderen Jungs? Ja. So, 2 Jahre Knast, da, das ist schon, wenn man so jung ist, schon eine harte Zeit. Da kommt man ins Nachdenken. Ja. Wie hast du über das, was du da angestellt hast, dann im Knast nachgedacht? Oh, sehr viel. Und ich bin also über mich selber richtig erschrocken, sag ich mal so. Mhm. Tut es dir leid? Ja. Tut es dir sehr leid? Jeder einzelne Fall, ja, klar. Und du schämst dich dafür? Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Jetzt bist du 21. Ja. Ich habe meine Strafe verbüßt. Das passt dann ja, passt ja auf dich. Ja. Du bist ja eine Weile wieder raus aus dem Knast. Was machst du denn jetzt so in deinem Leben? Ja, mein Leben sieht nicht so wirklich toll aus, sag ich mal so. Also das Kriminelle hat sich jetzt so, also da ist nichts mehr. Hm. Aber so, sag ich mal, nicht wirklich, das, ich krieg nicht wirklich was auf der Reihe, sag ich mal so. Also wo das dann mit 16 war, habe ich ja dann auch Schule eigentlich neu gehabt. Hm. Aber da ist dann auch nichts so draus geworden, habe ich immer geschwänzt und so, kein da, Abschluss, nix. Kein Abschluss? Und was machst du denn jetzt so den ganzen lieben langen Tag? Nix, vorm Internet sitzen und ja. Da hinleben, sag ich mal so. Ist ja auch kein Lebensplan, ne? Keine Perspektive. Nee, nicht wirklich nicht. Warum versuchst du nicht, deinen Hauptschulabschluss zum Beispiel nachzumachen? Na, das weiß ich auch nicht. Ich war zum Beispiel vor zwei Tagen, am Montag war ich beim Arbeitsamt, da ich einen Termin da gehabt. Hm. Und die versuchen ja auch schon jahrelang so mir zu helfen und so. Hm. Und schicken mir immer Angebote zu, so, aber ich bin immer nie hingegangen. Mensch, Steven, jetzt hast du einmal schon so einen Schuss vom Bug gekriegt. Und du hast einmal schon so richtig Scheiße gebaut und wirklich üble Sachen gemacht. Ja. Wirklich üble Sachen. Und du bereust es. Das muss man dir ja dann auch anrechnen. Und dann, ja, auf jeden Fall. Ja. So, du bist 21 Jahre alt. Jetzt musst du aber jetzt endlich mal deinen Hintern hochkriegen. Das ist ja dein Leben, was du da versaust. Und du hast schon einmal richtig was versaut. Ja. Aber jetzt hättest du ja die Chance, da du auch noch so jung bist, doch nochmal Fuß zu fassen. Mensch, pack die Chance am Schopf. Wenn das Arbeitsamt dir was präsentiert oder wenn du dich qualifizieren kannst, vor allen Dingen solltest du dich qualifizieren, mach Schulabschlüsse, das ist das Allerwichtigste. Ja, da haben wir schon öfter was. Ich habe schon, das ist nicht die erste Chance, die ich jetzt hatte. Die haben mir pro Monat bestimmt 3-4 Dinger zugeschickt, da bin ich überall nicht hingegangen. Weißt du, wenn du das jetzt weiter so laufen lässt, ich will es nicht hoffen, aber ich habe die große Sorge, dass du in ein paar Jahren wieder irgendwas Kriminelles anstellst. Ja, das. aus lauter Langeweile und Frust, du hängst nur ab. Du hast vor allen Dingen, weil dann kein Geld da ist. Ja, genau, so, ganz genau. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Naja, geht so, sag mal. Also auch nicht dolle? Nee, nicht wirklich nicht. Hast du eine eigene Wohnung im Moment? Ja, aber bestimmt auch nicht mehr lange, also. Weil die haben ja beim Arbeitsamt, da haben sie ja schon gesagt und so, wenn das nicht besser wird, weil die haben ja schon öfter was gekürzt und so. Mhm. Und die haben gesagt, wenn das nicht besser wird, dann... Mensch, Steven, das sind aber alles Warnsignale, aber von der härtesten Art. Willst du obdachlos sein vielleicht demnächst? Nee. Eigentlich nicht, nee. Mensch, du musst wach werden. Du hast einmal Scheiße gebaut, okay, das ist schlimm, aber du hast es bereut und du hast deine Strafe abgesessen. Jetzt mach doch was aus deinem Leben. Das ist schlimm. Ja, ist doch auch, und ich finde es ja auch gut, dass du auch so Reue zeigst. Aber dann musst du jetzt auch weitergehen. Du musst jetzt auch nach vorne gucken und dein Leben in die Hand nehmen. Du gehst für die Runde, Junge. Ich weiß ja nicht mal selber, warum ich da nicht hingehe, oder? Ich bin eher nachts wach anstatt Tag, so. Ja klar, weil du dich vollkommen gehen lässt und alles irgendwie so. Ja. Geschehen lässt. Das Ding ist, ich habe mich wirklich, sag ich mal, ohne jetzt, also, will es nicht arrogant zu klingen, aber ich habe mich selber über mich zum Beispiel gefreut. Ich habe zwei Fälle zum Beispiel gehabt, wo Menschen überfallen wurden. Und da war ich schon derjenige, der geholfen hat und so. Das hat sich alles gebessert, aber so irgendwie. Weißt du, ich finde ja auch so, wie wir beide miteinander reden, dass du eigentlich ein ganz netter Typ bist. Ja, bin ich. Ja, genau. Und es ist einfach eine absolute Schande, wenn du vor die Hunde gehst. Und du gehst vor die Hunde, wenn du so weitermachst. Ja. Du brauchst nur zupacken im Moment, was das Arbeitsamt dir präsentiert da an Sachen. Und wenn die merken, dass du willens bist, dann kriegst du auch noch weiter eine Förderung. Ja. Wie toll, wenn ja du... Ich weiß es ja auch selber, dass ich das... Aber du brauchst einfach nur noch mal einen gehörigen Tritt in den Arsch, Mensch. Ja. Das ist dein Leben, was du dir kaputt machst. Kein Mensch... Sonst ist verantwortlich für dein Leben nur du selbst. Das ist richtig. Ich fände es ja gut, ich weiß nicht, wie man das arrangieren könnte. Da müssen wir mal jetzt im Hintergrund ein bisschen nachdenken. Wenn du vielleicht einfach mal so einen Psychologen ein bisschen an deine Seite bekommst, der dich so etwas auch motiviert. Haben sie mir beim Arbeitsamt nur gesagt, das habe ich aber auch immer abgelehnt. Mann, Junge, jetzt reicht's aber. Du kannst doch nicht alles ablehnen. Bist du wahnsinnig? Vor die zwei Tagen, was sie gesagt haben, wo ich da war, haben sie gesagt, vielleicht mit einem Psychologen da. Habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht und so. Doch, brauchst du. Das sind ja tolle Leute beim Arbeitsamt, die machen sich richtig Mühe mit dir. Und du machst. Weil die haben mir gesagt, dass ich allein da nicht mehr rauskomme. Ja. Ich hab gesagt, doch, komm ich und. Nein, kommst du nicht. Kommst du nicht. Und du bist ein netter Kerl, ich sag's dir nochmal. Jetzt nimm es in die Hand, mach was draus. Sonst telefonieren wir ja in zwei Jahren und dann hast du irgendwas ganz Schlimmes angerichtet. Ich möchte lieber in zwei Jahren mit dir telefonieren und dann sagst du mir, pass mal auf, damals haben wir so geredet, ich habe jetzt einen Schulabschluss und mach gerade eine Lehre oder so. Das fände ich toll, da würde ich mich freuen. Ja, anstatt dass ich sage, wir haben noch schlimmer verletzt oder irgendwas, ja. Ja, genau. Mhm. Sieh doch mal einfach dieses Telefonat vielleicht, das Gespräch, einfach jetzt als Startschuss in ein neues Leben. In Eigeninitiative. Das habe ich so mir auch gedacht, weil was ich hier mal sagen möchte. Ich gucke dich ganz oft und so. Mhm. Und ich habe auch hier angerufen, weil ich sehe, dass du auch wirklich deine Meinung immer, also Klartext sprichst so. Und da wollte ich einfach mal mit dir so sprechen, was du dazu sagst, so mal ein Außenstehender so. Ja. Mhm. Weißt du, ich habe das hier ja schon einige Male mal erzählt, dass ich früher eine ganze Weile so ehrenamtlich Betreuungen im Jugendknast gemacht habe. Da habe ich so viele gescheiterte Existenzen gesehen, dass es einem das Herz bricht. Ja. Unter anderem dann auch Leute, die fast gar keine Chance mehr hatten. Aber du hast jetzt Chancen und deshalb musst du sie packen. Du musst sie packen. Du hast doch wahrscheinlich auch irgendwelche Träume, dass du mal vielleicht später mal heiraten willst oder Kinder. Ist sowas irgendwie ein Traum im Kopf? Ja, das auf jeden Fall. So. Dann musst du dich darauf anstrengen. Das ist alles immer zusammengekommen da, wo das so schlimm war bei mir. Das war auch, wo die Freundin den Schluss gemacht hat. Und seitdem habe ich auch gesagt, ja, ich will keine Freunde mehr und so. Aber eigentlich hast du schon recht. Den Traum, dass ich mal wohl eine Frau kriege und heirate irgendwann und so, den habe ich. Ja. Ja, ich will dir mal sagen, weißt du, wenn eine Freundin Schluss macht, ist das natürlich immer grauenhaft. Man denkt, die Welt bricht zusammen. Ja, aber die Welt bricht nicht zusammen. Du bist 21 Jahre, ich garantiere dir hundertprozentig, dass irgendwann auch eine tolle neue Frau kommt. Aber um die zu beeindrucken, musst du was zustande kriegen. Meinst du, dass eine kommt? Ja, meine ich wirklich. Weil du ein netter Kerl bist, da kommt eine. Bin ich ganz sicher. Ich hab dir jetzt alles gesagt, was es zu sagen gibt. Du musst es in die Hand nehmen. Und morgen musst du aktiv werden. Ja. Jetzt ruf dich mein Psychologe nochmal an, um dir vielleicht noch ein bisschen ein paar Tipps zu geben, was du jetzt noch alles anstellen kannst. Aber du musst es selbst tun. So, Steven, jetzt legst du bitte auf und der Henning ist... Wenn ich was gepackt habe, ruf ich dich nochmal an. Ah, bitte. Ich bitte darum. Ich bitte wirklich darum. Werde mich sehr gut erinnern an dich, an Steven. Gut. Jetzt legst du auf und wir melden. Alles klar. Wir melden uns gleich, Steven. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich sag's nochmal, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, ich habe meine Strafe verbüßt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas sehr Schwerwiegendes angestellt haben und dafür bestraft wurden. Das ist einerseits. Und andererseits möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die sehr gerne jemanden bestrafen würden, damit er büßt. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 und die Mailadresse domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. Hier ist Angela oder Angela? Angela, 45. Genau. Genau. Genau, das bin ich. Angela, du hast dich zu dem Thema auch gemeldet. Richtig. Ich habe meine Strafe verbüßt. Richtig. Erzähl. Also, Gott sei Dank habe ich keine Strafe verbüßen müssen. Mhm. Aber es gibt jemanden, der für seine Strafe noch nicht gebüßt hat. Ah, ich verstehe. Und das regt mich jetzt langsam auf. Über wen reden wir? Wir reden über den Vater von uns. Deinen Vater? Ja. Uns? Das heißt, es gibt mehr Geschwister? Ja, wir sind zu viert. Ja. Und der Älteste, der wird jetzt 60 von den Geschwistern. Oh, der ist ja Papa aber schon alt. Oder? Richtig. Der Vater schon alt. Ja, der ist 81. Mhm. Und der ist relativ gut erzogen worden. Der ältere Bruder? Der ältere, richtig. Und wir anderen drei... 52, meine Schwester, 50, der andere Bruder und ich 45. Wir hatten das nicht so gut. Was heißt das konkret? Ja, das bedeutet viel Gewalt, Vernachlässigung, ja, alles so, die ganze Palette. Aufgeschlagen worden? Ja. Ja. Mhm. Aber das Schlimmste, was mich am meisten aufregt, er hat meine Schwester wir konnten es nicht mehr genau rausfinden, zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr bis ins Teenageralter sexuell missbraucht. Dich nicht? Mich nicht. Mhm. Und dass das überhaupt alles jetzt wieder so, du hast mich gestern, als du das nochmal so das Thema gesagt hast, das hat mich so, weiß ich auch nicht, ich wollte das so in die Welt rausschreien, was das für ein Schwein ist, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben. Wann hat die Schwester denn gesagt? Wann ist es rausgekommen? Also gesagt hat sie es mir, es muss so ungefähr 4,5 Jahre her sein. Ich habe das immer vermutet. Ach, so lange hat sie geschwiegen? Ja, sie konnte das nicht aussprechen. Sie ist jetzt, was hast du gesagt, wie alt ist sie jetzt? Ich glaube, sie wird jetzt 52. 52, ja. Und vor 4,5 Jahren erst gesprochen? Richtig. Hat sie zuerst mit dir gesprochen? Nein, zuerst haben sie es dann endlich mal in einer Klinik geschafft, dass sie es überhaupt mal ausspricht. Mhm. Und dann hat sie mit mir gesprochen. Hat dich das schockiert, dass dein Vater so etwas mit deiner Schwester gemacht hat? Oder hast du ihm das fast so etwas auch zugetraut? Also ich hatte das vermutet, hatte sie auch schon vorher 2-3 Mal daraufhin angesprochen, gefragt, ob er sowas mit ihr gemacht hat, aber das hat sie immer abgestritten. Mhm. Hat sie ihn denn jetzt auch damit konfrontiert? Nein, eben nicht. Lebt eure Mutter noch? Ja. Weiß die Bescheid? Ja. Wie hat die reagiert? Damals? Ja, genau, als es dann raus war. Sie hat sich einen Job gesucht. Was hat sie sich gesucht? Ein Job. Arbeiten gegangen. Als Reaktion darauf, dass sie erfahren hat, dass ihr Mann die eigene Tochter missbraucht hat, dann geht die Mutter arbeiten? Genau. Um abgelenkt zu sein, oder was? Gehe ich jetzt mal von aus, ne? Hast du denn mit deiner Mutter darüber mal gesprochen? Ich habe mit ihr darüber gesprochen, ja. Wie steht sie denn dazu? ich weiß nicht, ob das an der Generation liegt. Wie steht sie dazu? Sie kann überhaupt nicht verstehen, warum sie jetzt oder warum wir alle drei so krank sind. Schwer depressiv. Alle drei Geschwister. Aber sie muss doch eine Meinung haben zu der Tatsache, dass ihr Mann ihr Kind missbraucht hat. Nein, sie versteht nicht, warum man dann so einen Hermann machen muss. Ach so, jetzt nach so vielen Jahren noch darüber so reden muss. Richtig, vielleicht so. Ich glaube nicht, dass das an der Generation liegt. Es gibt auch in der Generation Leute, die wären so empört, wenn die das jetzt hören würden. Mütter. Vielleicht ist in der Generation das noch, aber ich glaube, das kann man nicht so generell über die Generation sagen. Generell vielleicht nicht. Vielleicht liegt es an der Gegend, es ist sehr ländlich, es ist, die Eltern sind, meine Worte sind immer, sie sind nicht naiv, sie sind primitiv. Vielleicht hat deine Mutter ja auch schwere Gewalt von ihm erfahren. Vielleicht hat sie sogar auch Vergewaltigungen in der Ehe. Hat sie. Ja, siehst du. Mhm. Mhm. Somit ist sie auch Opfer dieses Mannes. Sie ist auch Opfer. Wie ist denn jetzt dein Kontakt zu dem Vater? Ja, das ist genau der Punkt. Und zwar war ich 20 Jahre ganz weg und bin vor 2,5 Jahren jetzt zurückgekommen, weil beide alt und krank sind. Was heißt ganz weg? Du hast dich nicht mehr um die gekümmert? Ja, genau. Und ich bin ausgewandert. Ach so, du warst aus Deutschland sogar weg? Nein, aber vom Osten in den Westen. Ach so, okay. Aha. Und bin jetzt vor 2,5 Jahren zurückgekommen und pflege die beiden jetzt. Ach. Und ich habe das sehr unterschätzt, dass ich überhaupt nicht mich selber verstehen kann, dass ich jeden Tag nach Hause komme, habe diesen Mann eine Freude gemacht, habe ihn zum Lachen gebracht und dann sitze ich hier immer zu Hause und stopfe mich voll mit Schokolade, weil ich diesen Konflikt nicht mehr bewältigen kann. Was? Wie schwer krank ist er? Was hat er? Er hatte 2 Schlaganfälle, ist aber gut hergestellt wieder, ist halt ein bisschen wackelig auf den Füßen, sage ich mal, manchmal Anfang der Altersdemenz. Und was heißt dann konkret pflegen? Was machst du mit ihm und bei ihm? Also ich helfe beim Anziehen, was er halt nicht mehr so kann. Also geistig, würde ich mal sagen, ist er noch ziemlich fit. Nur halt sehr gebrechlich. Also Einkäufe, Putzen, Waschen, alles, was man so macht. Ergotherapeutisch, Karten spielen, all solche Geschichten mache ich halt mit denen, um ihnen das Leben schön zu gestalten. Und ich frage mich eigentlich, warum tue ich das? Hast du denn damals, als das dann an den Tag kam, hast du mit dem Vater mal gesprochen? Nein. Meine Schwester ist zurzeit wieder in der Klinik, weil es immer mehr dahin kommt, dass sie das sagen möchte, ihn ansprechen möchte. Aber der Konflikt ist so groß, was bringt das mit sich? Wie zerfliegt dann die Familie, was ja sowieso keine Familie im eigentlichen Sinne ist? Die Mutter wurde informiert. Die Mutter hat es aber nicht dem Vater gesagt. Dass wir das wissen? Nein, wahrscheinlich. Das wird alles totgeschwiegen. Das ist totgeschwiegen. Das heißt, er geht davon aus, dass niemand das weiß. Er geht davon aus, dass niemand was weiß. Ganz genau. Bist du fürsorglich zu deinem Vater, hast aber selbst auch keine gute Kindheit gehabt, wie du gerade beschrieben hast. Richtig. Ist da auch ein, also neben der, ist da auch ein Hassgefühl? Absolut. Absolut. Absolut. Also zu meinen schlimmsten Zeiten, in meinen Teenagerzeiten, wollte ich ihn töten. Ich meine das jetzt genauso, wie ich es gesagt habe. Aber Gott sei Dank konnten das immer andere Menschen verhindern, wenn ich dann völlig ausgetickt bin. So, und jetzt bist du in der Situation, die Eltern sind krank und alt. Und richtig. Du gehst hin und hilfst ihnen. Genau. Und könnte aber, wenn ich es jetzt mal ganz deutlich sagen darf, einfach nur zuschlagen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und dann gehst du nach Hause und stopfst dir auch Schokolade auf. Genau. Ganz genau. Man kann es so nachempfinden, wie du es jetzt sagst, dass man dann so voller Spannung ist und sich da irgendwie ein extrem schwer zu lösender Konflikt, finde ich. Das ist ein schwer zu lösender Konflikt. Aber das müssen wir jetzt auch nicht machen. Ich wollte einfach, glaube ich jedenfalls, dass ich dich angerufen habe, anfangen, laut zu reden. Ja, du hast ja, ich habe ja gerade gesagt, ich würde gerne auch mit Leuten reden, die ja jemand anderen gerne bestrafen würden. Genau. Eigentlich würdest du deinen Vater noch gerne bestrafen. Absolut. Und du würdest ihn auch gerne noch vor Gericht sehen. Absolut. Trotz seiner Erkrankung und allem. Ja, würde ich gerne machen. Mhm. Aber es ist sowieso verjährt. Ich kenne das schon. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter heute? Also, ich hatte es gut aufgebaut, seitdem ich hier bin. Hat mir sehr viel Mühe gegeben, also zu verzeihen und die ganze Litanei da. Aber im Moment wird der Groll doch wieder größer. Also ich merke das von Tag zu Tag. Aber die Frage ist ja auch, wie lange schaffst du das? Ja, das weiß ich nicht. Und wie lange ist es überhaupt zu verantworten, dass du es machst? Ja, das weiß ich auch nicht. Denn irgendwann ist der Punkt, wo du dir so massiv auch schadest. Richtig. Ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht auch Familie und Mann hast und... Nein, habe ich nicht. Nein. Also ich habe einen Sohn, aber der lebt schon. Ist auch völlig wurscht. Du, ja. Es ist halt dein Leben und auch deine Gesundheit. Auch deine psychische Gesundheit. Richtig. Ich bin ja schon Frührentner. Leider. Mhm. Wer kümmert sich? Also ich gehe mal davon aus, dass die andere Schwester sich nicht kümmert. Nein, das schafft sie nicht. Und der Sohn, die beiden Söhne, sind noch zwei Söhne? Ja, sind noch der Älteste, der ist selbstständig, der hat keine Zeit. Aha. Und der andere, der ist jetzt selber seit 2 Jahren psychisch sehr am Boden. Ah, das heißt, das hängt alles an dir? Das hängt jetzt alles an mir, weil ich von den dreien, wir sind zwar alle drei, haben wir die Vollmeise wegbekommen. Aber von den dreien bin ich halt, war ich, die stabilste, sag ich mal so. So, jetzt finde ich, muss man, klingt jetzt vielleicht hart, aber das, was dein Vater gemacht hat, ist auch hart. Ja, genau. Was er mit euch und mit deiner Schwester ist auch hart. Da muss man schon überlegen, was ist eine Perspektive? Die Perspektive kann ja nicht sein, dass du vielleicht jetzt die nächsten Jahre dich völlig kaputt machst. Da muss man eine Perspektive finden, dass sie vielleicht in ein Pflege- oder ein Altenheim kommen. Ich spreche das immer ungern aus, aber in dem Fall muss man das sagen, so finde ich schon. Ich finde, dass du völlig recht hast, rational betrachtet, und frage mich eigentlich selber, warum ich das emotional, obwohl ich, viele Jahre den Abstand hatte, ich jetzt mich von dieser Verantwortung oder diese Verantwortung nicht abgeben kann. Mhm. Ich habe die Verantwortung auf mich genommen und dann so perfektionistisch wie ich bin, muss ich das durchziehen. Mhm. Wie wäre es denn für dich, wenn du einfach jetzt auch diese Thematik mal ausführlicher und im Detail und vielleicht auch öfter besprechen kannst, wenn du eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen würdest? Bin ich dabei. Aber ich stehe schon lange auf der Warte. Also ich bin ja seit 15 Jahren schon in psychologischer Behandlung und man muss ja dann immer die Pausen einhalten. Mhm. Und im Moment stehe ich wieder auf der Warteliste. Denn das wäre ganz gut, wenn du mit einem Fachmenschen einfach da mal... Und das ist ganz dringend notwendig. Ja, denn du musst irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Absolut, das weiß ich. Mhm. Ich möchte mal einen Satz noch sagen, was es für Menschen gibt. Also, weil mich das so schockiert, dass das damals aufgeflogen ist mit meiner Schwester, dass er sie sexuell missbraucht. Mhm. Da hat ihn eine Tante erwischt, also eine Schwester von meiner Mutter. Ach so. Die hat ihn erwischt. Und zwar war sie da ungefähr, ich habe auch meine Tante angesprochen darauf, wollte mir das genauestens berichten lassen, als ich angefangen habe zu recherchieren, wann, was, wo, wann, wie war. Mhm. Und habe sie gefragt, warum, wieso sie ihn überhaupt erwischen konnte. Und da hat sie mir erzählt, dass sie zufällig, wie das eben immer so war, man hat sich gegenseitig besucht, man wohnte um die Ecke, ist einfach da eben ins Wohnzimmer gestürzt. Und da saß er auf dem Wohnzimmertisch mit runtergelassener Hose. Meine Schwester war 3, 3,5 Jahre alt und musste mit einem Kochlöffel seinen Penis bearbeiten. Und ich kann gar nicht sagen, wie es mir gegangen ist. Als sie das erzählte, meine Augen wurden immer größer und dann sagt diese Tante, also diesen Satz, den vergesse ich nicht, da sagt diese Tante von mir, wie die mich angeguckt hat, ja, sagt sie, aber man muss auch fairerweise sagen, sie hat ja mitgemacht. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Da bin ich... Das gibt's doch nicht. Das sagt die Frau über ein 3-jähriges Kind. Ja. Diese Frau trägt eine ganz große Schuld. Die hätte damals Alarm schlagen müssen. Also die hat das auch... Die hat geschwiegen. Mutter, die hat dann geschwiegen. Die haben dann alle geschwiegen. Die hat das meiner Mutter gesagt. Meine Mutter hat sich dann noch eine Putzstelle gesucht. Die hat das damals der Mutter schon gesagt. Ja, ja. Ist ja unfassbar. Ja. Das heißt, es ging dann noch Jahre weiter. Jahre weiter. Und es wussten Leute, es wusste die Tante und die Mutter. somit trägt deine Mutter, finde ich, auch eine große Schuld. Absolut. Das muss man auch sagen, auch wenn es jetzt eine alte, kranke Frau ist. Richtig. Es ist eine Schande, ist das, dass so etwas passiert. Eine Schande ist. Es ist eine Schande. Ja. Und so einen Satz zu sagen. Unfassbar, unfassbar. Ich glaube, ich wäre ausgetickt, wenn ich, wenn ich. Also ich war kurz vor der Ohnmacht. Mein Gott. Ich war sprachlos. Mhm. Und diese Menschen, ich dumme Sau, warum ich hier wieder zurückgekommen bin, diese Menschen muss ich jetzt immer wieder, sehe ich fast jeden Tag. Also, den Kontakt zu dieser Tante, den kannst du dir ja wirklich schenken. Wirklich. Das ist doch unglaublich, oder? Ja. Jetzt musst du, Angela, du musst jetzt für dich eine Entscheidung treffen, wie wir gerade gesprochen haben. Die kann dir natürlich niemand abnehmen. Das weiß ich. Ich finde, irgendwann hast du das Recht zu sagen, nein, ich habe keine Lust mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht um Lust. Ich will nicht mehr. Schluss, aus. Richtig. Das weiß ich. Alles Gute wünsche ich dir und viel, viel Kraft, Angela. Ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ich habe meine Strafe verbüßt. Das ist unser Thema. Und zu diesem Thema hat angerufen auch der Klaus. Der ist jetzt dran und der Klaus ist 52. Hallo Klaus. Hallo Domian. Hallo Klaus. Du hast eine Strafe verbüßt. Richtig. Um was ging es da? Sexueller Missbrauch mit Kindern. Bitte? Sexueller Missbrauch mit Kindern. Du hast Kinder sexuell missbraucht. Richtig. Wie viel? Es war eins. Beziehungsweise, es waren noch zwei andere noch dabei gewesen. Im Gesetz, da heißt es allerdings, nach dem Paragraphen heißt es allerdings im Plural, sexueller Missbrauch mit Kindern. Und deswegen ist es, im Grunde ist es egal, wie viele es waren, ob es eins oder zwei waren, es sind immer im Plural. Wer waren die Kinder oder wer war das Kind, das am meisten Leid getragen hat? Das war ein 14- bis 15-jähriges Mädchen. Woher kanntest du das, Mädchen? Das ist mir zufällig über den Weg gelaufen. Und das hast du angesprochen, das Mädchen auf der Straße? Richtig. Und das war noch in Begleitung mit zwei anderen Kindern, die ich dann gemeinsam mit in den Wald reingelockt habe. Und dort habe ich das 14-, 15-jährige Mädchen habe ich dort sexuell missbraucht, gestreichelt, angefasst, am Geschlechtsteil und bin dann anschließend nach Hause gegangen. Wann war das? 1985. Und wie ist die Sache aufgeflogen? Ja, die sind anschließend, eine Stunde später sind die nach Hause gegangen, haben das ihre Eltern gesagt und die haben die Polizei alarmiert und so ein, zwei Stunden später hatte mich die Polizei auch schon verhaftet. Hast du gleich gestanden? Richtig. Es ist nicht zu einer Vergewaltigung gekommen? Nein. Zu was wurdest du verurteilt? Zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren mit anschließender Einweisung in die Sicherungsverwahrung. Das heißt, wie lange warst du aus der Öffentlichkeit weg? Knapp 25 Jahre. 25 Jahre? Ja. Das heißt, du bist noch gar nicht so jetzt so... Ja, wie lange bist du jetzt draußen? Jetzt über ein Jahr, etwas über ein Jahr. Wie denkst du über das, was du getan hast? Ich war damals noch sehr jung. Ich wusste nichts über meine eigene sexuelle Veranlagung. Ich habe mich in den jungen Jahren auch sehr von die Meinung anderer beeinflussen lassen. Wenn die zum Beispiel gesagt haben, es ist unanständig, wenn du bisexuell bist oder wenn du nicht die Frauen magst, die im Rahmen der Norm liegen und so weiter. Was hat Bisexualität damit zu tun, dass du ein Kind oder Kinder missbraucht hast? Ja, es wurde eine verschrobene, eine verkorkste Sexualität daraus, so dass ich mir später, es war ja meine ganze Sexualität, mein ganzes Ego, das war zu jener Zeit so dermaßen verschroben. Man muss jetzt dabei jetzt noch bedenken, als Jugendlicher, ich war ja damals mit 16 Jahren, fing das ja an, bis maximal 25, als ich das letzte Mal inhaftiert wurde. Ich habe ja gar nicht selbstständig gelebt. Ich habe ja gar nicht, mein eigenes Ich habe ich ja gar nicht ausgelebt, nach außen hin. Ich konnte es noch nicht einmal selber definieren. Diese Geschichte, die du uns gerade erzählt hast, nach der du dann verhaftet wurdest, war das der erste und einzige Übergriff? Nein. Nein? Es gab davor, seit 1976 gab es Einbrüche in Zigarettenautomaten, Autodiebstähle hat es gegeben. Dann war ich im Zuhältermilieu tätig. Ich habe mit jungen Mädchen zu tun gehabt, ich habe sie angeheuert, ich habe sie reingeholt in Gaststätten. Dort wurden sie dann auch mit anderen Herrschaften da verbunden an Tresen, haben sie da mit anderen Herren zusammen getrunken. Also mir war damals noch nicht mal so ganz klar, was da überhaupt ablief. Das heißt, du hattest vor diesem Vorfall, den du gerade geschildert hast, schon Sex mit Minderjährigen? Nicht mit Minderjährigen, die waren 16, 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Die unter 16 waren, das war der letzte Fall, das war 14, 15 waren die. Das war der Fall, den du gerade geschildert hast. Genau. Die anderen, die davor kamen, da war mal ein Fall, der hatte mal ein bisschen zu viel getrunken gehabt und da kam es aus dem Geschlechtsverkehr mit einem Freund von mir, da hatten wir das Mädchen zusammen zu Hause und wir wollten die beide, gemeinsam wollten wir das Mädchen Sex mit der haben. Und hinterher stellte sich heraus, das Mädchen wollte das gar nicht. Aber erst ein halbes Jahr später, nachdem ein... Moment. Es stellte sich hinterher heraus, das Mädchen wollte es gar nicht. Richtig. Wie alt war denn das Mädchen? Ja, die war so 15, 16, 16. Und du hast vorher geglaubt, das Mädchen wollte es? Richtig, die wollte es auch. Ach, das ist absurd. Mein Freund... Das ist absurd. Nein, komm. All diese Sachen, die da vorher passiert sind hier vor Gericht besprochen worden? Richtig. Ja. Dafür hast du nun 25 Jahre deines Lebens hinter Gittern verbracht. Nein, dafür habe ich eine Freiheitsstrafe bekommen von 3 Monate auf Bewährung, auf 2 Jahre Bewährung, weil... Ach, dieser Fall wurde auch schon mal vor Gericht behandelt. Richtig. Aha, 3 Monate nur. Richtig. Ich hätte normalerweise gar nichts dafür verdient, sagte mir ein Gerichtssprecher, aber... Es wurde nicht die entscheidende Frage geklärt zu jener Zeit, ob das Mädchen wirklich betrunken war oder nicht. Deswegen mussten die mir eine Freistellung von 3 Monaten geben auf Bewährung. So, du bist dann später aber verurteilt worden, wie du es gerade erzählt hast, und das Resultat der Verurteilung war, dass du 25 Jahre nicht in unserer Gesellschaft warst. Richtig. Heute bist du ein Mann von 52 Jahren. Wie denkst du über das, was du getan hast? Das war nicht gut. Es war Mist, was ich damals gebaut habe. Ich konnte allerdings nur einen Teil der Schuld tragen. Weil warum? Es geht nicht, einem Jugendlichen oder einem Heranwachsenden die volle Schuld zuzuschieben. Ja, da ist die Gesellschaft also mit dran beteiligt. Man kann nicht sagen, ein Jugendlicher, ein Heranwachsender, den... Du warst ja nicht mehr jugendlich, als das passiert ist. Du warst ja schon ein junger Mann. Du warst wie alt? Anfang 20, 25. 25? Ja, dann bist du kein Jugendlicher mehr und du trägst für dich allein Verantwortung. Ja, nicht das Alter ist entscheidend für die Frage der... Du versuchst dich zu rechtfertigen? Du relativierst das ein bisschen. Entschuldige, ich finde auch, dass du gerade viel zu zögerlich gesagt hast, das war nicht gut. Ich kriege ehrlich gesagt das Kotzen bei dem, was du mir gerade erzählt hast und bin entsetzt. Und wenn man so eine Geschichte hinter sich hat, finde ich, hat jeder Mensch das Recht, dass er auch wieder gehört wird und dass man miteinander redet, so wie wir beide. Aber nur auf der Basis, wenn der Mensch sagt, es war eine Katastrophe, was ich angerichtet habe, ich schäme mich dafür und ich bereue es zutiefst. Das hast du nicht gesagt. Und das finde ich schlimm. Das finde ich wirklich sehr schlimm. Das kreide ich dir jetzt auch an. Was du mir gerade erzählt hast, finde ich so erschütternd. Und dass du es jetzt noch irgendwie rechtfertigen willst, dass die Gesellschaften Einflüsse und Firlefanz, alles Quatsch. Du bist ein erwachsener Mann, du bist für dich verantwortlich. Aha. Tja. So, jetzt warst du so lange weggesperrt. Was wird jetzt weiter in deinem Leben passieren? Was machst du jetzt? Moment mal. Wir haben gerade einen kleinen Zeitsprung gemacht, den ich nicht so ganz akzeptiere, Domian. Du hast gerade selber gesagt, das ist schockierend gewesen, was ich gemacht habe. Zum Schluss sagtest du aber, ich bin heute ein erwachsener Mann. Du warst damals auch ein erwachsener Mann. 25? Ja, natürlich. Na, hör mal. Die Pubertät, die kann manchmal noch bis 29 laufen. Ja, hör mal. Was denn dazu? Wir wollen nicht darüber diskutieren. Selbst wenn du noch in der Pubertät gewesen wärst, wenn du ein bisschen jünger gewesen wärst, entschuldigt das nicht, diese Tat. Da möchte ich, also kann ich weiter diskutieren. Es war jetzt noch die Frage, du hast jetzt 25 Jahre, warst weg und bist seit einem Jahr jetzt wieder in Freiheit. Was machst du jetzt? Du, das ist jetzt ein bisschen natürlich ein bisschen heiß für mich geworden, weil du diesen Zeitsprung nicht so ganz verstanden hast. Wir sind da jetzt im Moment ein bisschen aus dem Gleis geraten. Wollen wir das Gespräch abbrechen? Ich würde sagen, ja. Gut. Du hast deine Strafe auf jeden Fall verbüßt. Du bist jetzt ein freier Mann. So ist es, ne? Ja. Ja, du sagst das so zögerlich. Du bist entlassen. Du bist strafrechtlich, bist du ein freier Mann. Richtig. Ja. Wirst du nie wieder sowas tun? Domian, ich habe diesen Zeitsprung. Der ist dabei ganz wichtig. Ein Mensch, schau mal, wenn du zurückblickst in deine Vergangenheit, in deine Jugend oder in deine Kindheit, würdest du heute, in deinem Lebensalter, würdest du dann noch die gleichen Sachen machen, wie du damals so mit 15, 16, 17, 18 gemacht hast? Natürlich nicht. So. Und genau das Gleiche habe ich auch. Nur bei mir ging es nicht nur bis 18 maximal, sondern bis 22, 23, 24, 25. Okay. Ja? Lass uns mal, mach mal einen Strich darunter. Ja. Dann wünsche ich dir jetzt für deine Zukunft alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit Patrick. Und Patrick ist 30. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Domian. Erstmal Entschuldigung, mir kommt gerade vor Wut die Pisse in die Augen, was der Mann da gerade erzählt hat. Ich habe so viele Jahre Gefängnis ab mit seinen Strafen SV, dass der hat nur Scheiße erzählt, so Kinderschein. Entschuldigung, tut mir leid. Mhm. Ich vergesse was am Bord, da kriege ich so eine Krause. Mhm. Was ich da höre, der wird das auch immer wieder in seinem Leben machen. Boah, Entschuldigung. Okay, jetzt zu mir. Ich musste gerade zum Ladegerät. Genau, du hast jetzt auch zu unserem Thema angerufen, ich habe meine Strafe verbüßt. Genau, richtig. So. Hast du eine Strafe verbüßt? Sogar über 7 Jahre. Über 7 Jahre? Warst du im Knast? Ja, war ich im Knast. Ich war von 2004 an bis zum 14. April 2010 war ich in Haft durchgehend und von September letztes Jahr nochmal bis zum 19.05. dieses Jahr war ich im offenen Vollzug. Warum? Grund, was hast du gemacht? Der Grund ist der, ich bin 1999 bin ich auf Drogen gekommen. Also ich bin ein BTM-Mann. Ich bin, ja, sagen wir das ganz krasse Wort, ich bin Junkie. Heroin, Koks? Ja, Heroin, Koks, Methadon, Benzodiazepine, also Schlaftabletten und sowas, Rhopnol und so, die ganze Bandbreite. Mhm. Und ich saß 2003 bei mir zu Hause, habe Kokain konsumiert, gespritzt und das war dann kein Geld mehr da, kein Koks mehr da und wenn du das Zeug dann drin hast, du hast wirklich nur noch das, dein logisches Denken setzt wirklich aus und du willst nur noch das mhm. Zeug haben. Bin dann los. Das heißt, du hast damit gedealt? Nein. Ich habe damit nicht gedealt, ich habe es nur immer zum Eigenkonsum gehabt. Und dafür kriegt man so eine hohe Strafe? Nein, warte, dazu komme ich jetzt ja. Ich muss ja jetzt dazu hinkommen, wofür ich die hohe Strafe gekriegt genau, habe. So. Genau. Dann waren das Kokain alle und ich saß zu Hause, ich denke, wie kommst du jetzt an Kohle? Diese kleine Sachen klauen, Parfüm klauen, dies oder das. Nee, du weißt, bei dir um die Ecke ist ein Schlecker. Hm. Ich komme aus Wuppertal. Hm. Dann habe ich eine Gaspistole gehabt, eine Walther P88. Dann bin ich in diesem Schlecker um circa kurz vor 6, kurz bevor der zumachte, ist so ein kleiner Schlecker, bin ich rein, bin die Verkäuferin, ist ziemlich weit hinten, bin rein, hab die Tür von innen zugemacht und hab so einen Warenkorb mit so Artikeln, die normalerweise draußen stehen, die sie schon reingestellt hat, habe ich hinter die Tür gestellt, so dass, wenn einer von draußen rein will, dass man das auf jeden Fall hört, dass die Tür gegen so einen Wagen schlägt. Hab dann die Skimaske runter, hab die Pistole gezogen, hab die Frau gebeten, freundlich, hab nicht zugeschlagen oder so, aber allein schon der Anblick mit jemand mit Skimaske und Pistole, ich denke mal. Ist schon sehr schlimm, ja. Und hab sie dann gebeten, dass sie sich hinsetzt. Dann habe ich sie mit Panzertapeband, habe ich ihr die Hände zugeschnürt und wollte wissen, wo der Tresorschlüssel ist. Da sagte sie zu mir, ein Tresorschlüssel geht, das geht. Also sie hätte keinen Tresorschlüssel, angeblich, das wäre ein Zeitschloss, was immer zu bestimmten Zeiten, wo der Tresor dann aufgeht. So, dann bin ich nach vorne, ich hatte eine Tasche dabei, habe ich erstmal die Kassen leer gemacht, beide Kassen. Da waren dann, da waren, lass mich, 987 Euro. So, dann habe ich mach drei Rasierklingen ohne Ende eingepackt, Tabak eingepackt, dann diese Bruno Banani Parfüms eingepackt, weil ich muss dazu sagen, ich habe immer nur von der Beschaffungskriminalität gelebt. Ich kenne sehr, sehr viele Cafés, Bistros und Bars von Ausländern, wo du die Sachen verkaufen kannst. Das heißt, also an diesen besagten Tresor bist du nicht gekommen? Nein, bin ich nicht. Das heißt, der Raub waren 900 Euro Bar und diverse Artikel. Genau, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin nicht leider an den Tresor gekommen, das Wort leider würde ich nicht im Mund nehmen. So, bin dann halt raus und dann ist mir ich habe die Maske abgezogen, hatte die Maske in der Hand und wollte gerade die Pistole so zwischen, so wie man das halt in den Filmen kennt, zwischen den Hosenbund, ne, T-Shirt über die Tasche, und dann kommt mir meine Nachbarin entgegen und grüßte mich und sagte, hi, hallo Herr Wohlig. Ja, ich sag ja, guten Tag, und war natürlich total am Schwitzen, total auf Hektik und bestimmt nur Panik in den Augen nach Hause. Und da hat es keine 90 Minuten gedauert. Ich bin einmal nur kurz zum Dealer, zum Dealer gefahren, konnte etwas Kokain holen, 2,5 Gramm. Hab noch gerade mal ein bisschen konsumiert, zack, haben sie die Tür bei mir eingetreten, Sondereinsatzkommando, und haben mich dann wirklich wie so ein Paket zugeschnürt auf dem Rücken, ins TG, ab vom Haftrichter. Und da, egal wie gut meine Sozialprognose gewesen wäre, der Richter hat sofort gesagt, Sie gehen in U-Haft. Auf Wiedersehen, tschüss, Sie haben einen Raub mit Schusswaffe begangen. Sie brauchen hier gar nicht zu reden. Das waren jetzt auch die 7 Jahre. Genau, dafür habe ich dann 60 Monate gekriegt für den Raub, und ich hatte aber noch 9 Monate Bewährung auf. Also sind es dann 69 Monate. Jetzt bist du wie lange, seit wann bist du draußen genau? Seit dem 19. Mai. In diesen Jahres? Ja, genau diesen Jahres. Jetzt auch an dich die Frage, die ich jetzt die anderen auch gefragt habe. Du hast lange Zeit gehabt, viel, viel, viel nachzudenken im Knast. Ja. Was ist das Resultat dieses Nachdenkens? Also das Resultat dieses Nachdenkens ist, ich bin von Haus aus kein krimineller Mensch. Ich bin auch kein böser Mensch. Das Problem ist, ich bin drogensüchtig und meine Sucht treibt mich langsam so weit am Rande. Ich war 8 Monate im Offenen zuletzt. Ich war total clean, habe Fitness gemacht, Bodybuilding, so mit jemandem. Okay, dann habe ich auch mit Anabolika rumgemacht und ich sah nach 8 Monaten auch dementsprechend aus. Meine Mutter freute sich, alles gut. Ich konnte nach der Entlassung vom Offenen erstmal zu ihr, dann habe ich im Monat bei einer Zeitarbeitsfirma gejobbt, dann habe ich wieder angefangen, heimlich Heroin zu rauchen, zu konsumieren bei meiner Mutter. Ach, das heißt, Moment, nicht so schnell. Das heißt, du bist jetzt wieder drauf? Ja. Ich bin jetzt total. Nochmal die Frage zu dem, was du da gemacht hast mit dem Raubüberfall. Was denkst du dazu? Also ganz ehrlich, ich finde das, was ich da gemacht habe, dass ich der Frau, körperlich habe ich ihr keinen Schaden zugefügt, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass ich ihr einen psychischen Schaden zugefügt habe. Und mir tat's, nachdem ich in der Zelle aufgewacht bin, tat's mir auch wirklich leid. Nur vom Leidtun kann die gute Kassiererin sich auch nichts kaufen. Ich denke mal, sie wird jetzt nie wieder irgendwie alleine oder so. Verstehst du, was ich meine? Ja, das kann absolut traumatisierend sein, sowas. Das haben wir hier auch schon in der Sendung gehört. So, jetzt hattest du ja im Knast durchaus, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, die Gelegenheit, clean zu werden. Ja, genau. Und du warst es ja auch. Genau. Oder hast du im Knast irgendwie dir auch noch... Ja, im Knast habe ich teilweise auch konsumiert, aber nicht jetzt so, es geht ja dann nicht so wie draußen, weil es kostet ja da drin 10-fachen Preise, dann musst du, ne, und dann musst du, oder du musst jemand haben, der dir das von draußen reinbringt. Ja. So, ich habe da mal was konsumiert. Ich bin nicht die ganze Zeit Abstinenz gewesen, also clean. Das bin ich die ganze Zeit so, nicht jetzt gewesen. So, jetzt bist du ein paar Monate draußen und bist wieder voll drauf. Ja, genau. Voll das ist doch dramatisch. Ja, sicher ist das dramatisch. Wie finanzierst du das im Moment? Ich bin im Methadon-Programm. Mhm. Ich bin bei einer substituierenden Ärztin, von der ich mein Methadon kriege. Also, verstehe. Ich hatte das vorhin schon ihren Kollegen gesagt. Ich habe gesagt, die Sucht treibt mich schon wieder so weit. Ich bin bei der Commerzbank. Ich habe jetzt mein Möblierungsgeld gekriegt. Ich habe mir jetzt eine schöne Wohnung eingerichtet, mhm, auch, ne? So, und habe meiner Bank so viel Stories erzählt, dass ich 110 Euro gekriegt habe in den letzten 3 Tagen. Was habe ich gemacht? Ich bin vorgestern losgegangen, habe wieder Kokain gekauft, gestern wieder losgegangen. Ach so, Moment, langsam, nicht so schnell. Das heißt, Entschuldigung, ja, ich bin so, ich denke extrem schnell und spreche noch viel, okay, schneller. Okay, also das heißt, du nimmst Methadon, was dich eigentlich langfristig wegholen soll von der Droge, nimmst zusätzlich aber jetzt auch wieder Kokain. Genau, zusätzlich auch wieder Kokain. Ich sag auch nochmal zu dir, du bist noch ein junger Mann von 30 Jahren, hast auch schon sehr viel dir jetzt in deinem Leben versaut. Ja, es ist doch eine Frage, gerade bei diesen Süchten, deiner Entscheidung. Du kannst, ab morgen kannst du zu einer Suchtberatung gehen oder in eine Suchtklinik. Warum machst du das denn nicht? Ja, ich hab so viele Entgiftungen schon gemacht. Hab immer wieder abgebrochen, hab Therapien. Ja, das ist ja kein Argument. Dann machst du es halt nochmal. Ja, letztendlich, Patrick, das ist ja wie bei dem Steven vorhin im ersten Gespräch. Wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, wirst du wieder kriminell. Das stimmt. Ich habe am 30. April wieder eine Gerichtsverhandlung. Am 30. Jetzt also übermorgen. Ja, was haben wir? Dann haben wir jetzt Donnerstagmorgen. Also morgen habe ich eine Gerichtsverhandlung. Also ich kann wirklich auch an dieser Stelle auch nur an dich appellieren, ganz dringend mit dir etwas zu unternehmen. Und möchte auch, dass wir dich jetzt nochmal zurückrufen dürfen. Das heißt, mein Psychologe. Ja, wenn das geht. Das machen wir sehr gerne, Patrick. Weil Domian, das Ding ist, ich hab selber wirklich in mir, dass ich sage, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber irgendwie, ich weiß nicht, dann mich leitet, ich bin ja, sage ich mal, kein doofer, primitiver Mensch, Dennoch musst du für dich eine Entscheidung treffen und darfst dich nicht herausreden. Ich bin nur alleine für mich, ich bin wirklich nur für mich alleine. Verantwortlich, du bist alleine für dich verantwortlich. Kein Satz weiter jetzt. Weißt du, alles andere ist Quatsch. Du bist alles für dich verantwortlich. Patrick, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles klar, okay, ich danke dir. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Jo. Tschüss. Hier ist Alex. Alex ist 32. Guten Morgen, Alex. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Alex, du hast auch eine Strafe verbüßt? Ich habe meine Strafe, so Gott will, verbüßt, ja. So Gott will, hast du gerade gesagt? Ich habe so Gott will gesagt, ja, genau. Ja. Erzähl mal. Ja, also ich habe schon recht früh angefangen. Ich bin mit 16 Jahren in einen, sagen wir mal, mafiösen Clan gekommen und habe mich dort sozusagen hochgearbeitet. Nun ja, und dafür bin ich halt ins Gefängnis gekommen und habe dort 9 Jahre verbracht. Warum bist du ins Gefängnis gekommen? Wegen was? Ich habe dort Organisatorisches erledigt, habe dort quasi im Innern sozusagen gearbeitet, habe dafür gesorgt, dass es verschiedenste Möglichkeiten gibt, Gelder zu verschieben, etc. pp. Achso, und das ist aufgeflogen, dafür bist du in den Knast gekommen? Dafür bin ich ins Gefängnis gekommen, genau, wurde zu knapp 16 Jahren verurteilt. Zu 16 Jahren? 16 Jahre, genau. So, dann war das aber absolut hardcore, was du da gemacht hast. Das war hardcore. Es ging um Gelder verschieben, um Betrug, großen Betrug oder? Genau. Es geht einfach darum, also man kennt es vielleicht über den Begriff Geldwäsche. Es geht halt darum, dass man halt Strukturen aufbaut, wo man halt eben Geld, was illegal erstellt worden ist, was illegal erbeutet worden ist, sozusagen dann wieder zu sauberem Geld zu machen. Wie viel Geld hast du denn damals gewaschen? Sagen wir es mal so profan. Boah, wenn man das halt summe. Also ich denke mal, naja, bestimmt 30, 40 Millionen wären das gewesen. 30, 40 Millionen Euro. Naja, das war eine Arbeit von knapp 4, 6 Jahren ungefähr. Ich hab's nicht verstanden. Eine Arbeit von? 6 Jahren sogar. 6 Jahren. So, und dann kam diese riesige Gefängnisstrafe. Genau. Richtig. Die Anklage lautete dann? Die endet dann mit 9 Jahren. Also nicht mal die Anklage lautete? Schweren Betruges plus Mitglied in einem organisierten Verbrechen quasi. Also Mitgliedschaft in einer organisierten Vereinigung. Jetzt rechne ich gerade, bist du doch noch gar nicht lange aus dem Gefängnis, oder? Nein, seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren. Und jetzt, was denkst du heute? Naja, was denke ich? Also, ich muss sagen, ich habe das damals für mich gar nicht mal so als schlimm empfunden. Ich habe das wirklich nicht schlimm empfunden, weil ich wusste für mich, dass ich nicht jemand bin, der Mensch irgendwie tötet oder was auch immer, verletzt oder wie auch immer. Und das war mir bewusst, dass ich das mache und auch nicht gemacht habe. Zumindest für mich jetzt. Mhm. Da, als ich dann im Gefängnis selbst war, habe ich mir dann so Gedanken gemacht, naja, vielleicht ist aber das, was ich gemacht habe, im Nachhinein hat das vielleicht dazu geführt, dass Menschen eben verletzt sind. Ja, das kann sein. Und, aber du warst in einer mafiösen Vereinigung, einer hochkriminellen. Genau, in einem arabisch-libanesischen Clan. Genau. Ja, so. Das heißt, du hast vor Gericht doch dann wahrscheinlich auch sehr viel ausgesagt und offengelegt. Nein. Also in dem Prozess, der mir gemacht worden ist, damals gar nichts. Also ich habe dort wirklich nicht einen Ton gesagt. Warum hast du es nicht gesagt? Wenn, dann hättest du doch ehrlich sein können, müssen, sollen. Nein, also so, das habe ich damals noch nicht gedacht erstmal. Ich habe damals entschlossen, ich war natürlich so integriert, dass ich natürlich das alles als meine Familie angesehen habe und ich niemals um kein Geld der Welt dort irgendetwas. Aber hast du denn dann später ausgepackt? Ja, ungefähr nach 7 Jahren. Ach so, dann hast du es gemacht, ja. Nach 7 Jahren. Genau. Das heißt, du bist jetzt auf freiem Fuß, musst aber doch extreme Angst haben, dass die dich umbringen. Genau. Und aus dem Grund hat mich der Staat auch quasi geschützt und hat gesagt, okay, dann hast du nicht mehr dein Leben, sondern du hast ein neues Leben. Mhm. Dieses neue Leben, ja. In so einem Zeugenschutzprogramm bist du jetzt. Wir so gut es geht. Ne? Das nennt man Zeugenschutzprogramm. Genau. Ja. Genau. Wie kam es, sind denn durch deine Aussagen, die du dann gemacht hast, sind denn dann noch mehr Strukturen aufgeflogen? Naja, sagen wir mal kleine. Also ich habe natürlich auch nicht wirklich, also ich muss sagen im Nachhinein, dass ich nicht wirklich konkret immer alles gesagt habe. Also ich habe wirklich immer nur kleine Dinge angerissen. Ich habe dann wirklich kleine, sagen wir mal kleine Fische nur sozusagen dort erwähnt. Aber warum, wenn schon, warum dann nicht wirklich ganz klar Schiff gemacht? Ja, das ist so eine Sache. Das ist so ein Herzensding. Also das ist so, ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen, wie wurde eine Mutter alles über ihren Sohn verraten? Ja, aber es ist doch absurd, wenn du gerade sagst, wer weiß, was mit diesen Geldern angestellt worden ist und wie viele Menschen vielleicht gestorben sind. Und du bist ein kleines Mosaiksteinchen in diesem ganzen Getriebe gewesen. Richtig. Naja, klein, was heißt klein? Also, oder vielleicht auch ein großes, ja genau, was heißt klein? Also ich würde mich schon, sagen wir mal, also wenn wir jetzt so eine Zahl nennen von, weiß ich nicht, die ersten 20, würde ich mich jetzt schon, sagen wir mal, unter den ersten 10 auffinden. Also so ist das. Ich gucke gerade auf unsere Uhr, leider haben wir nicht mehr viel Zeit. Ja. Wie kam es denn, dass du erst nach 7 Jahren dann gesagt hast, ich pack aus? Naja, einfach mal, ich würde es so als Gewissen bezeichnen einfach. Ich würde das einfach als, weiß nicht, es war halt eben, ich hatte das dann so für mich, ich bin so jetzt nochmal 7 Jahre, nochmal, ich hatte das im ersten richtig schwer im Gefängnis. Also ich hatte natürlich damit auch zu kämpfen, dass natürlich auch Insassen, die auch Clans verbunden waren, natürlich mich dort erkannt haben, mich dort eingesiedelt haben und dann natürlich dort auch entsprechend natürlich auch eine gewisse Feindschaft mir gegenüber. Okay, aber ich habe es noch nicht verstanden. Warum hast du nach 7 Jahren den Mund aufgemacht? Ich wollte einfach raus. Ach so, weil du bist dann voll. Bist du dann früher entlassen worden? Nein. Ich bin früher entlassen worden. Ach, du bist früher entlassen? Ach so. Ja, ich bin nach 9 Jahren dann raus. Ja, verstehe. Alles klar. Und das war einfach, war dann für mich ganz, also ich konnte das dann nicht mehr, das war einfach, keine Ahnung, da war ich einfach nicht mehr, ich war nicht mehr in der Lage, das. Ich würde jetzt ganz gerne fragen, was du jetzt machst, aber ich überlege gerade, ob das klug ist, dich zu fragen, um dich nicht zu gefährden. Was mache ich? Ich habe ein neues Leben, ich bin in einer neuen Stadt, ich habe eine ganz normale Tätigkeit, sagen wir mal, Bereich, der sag mal nicht. Zigtausende tätig sind. Ne? Du musst doch eigentlich, wenn du so hochrangig da aktiv warst, auch in so jungen Jahren, musst du doch ausgesprochen begabt und talentiert sein, was diesen Wirtschafts- und Finanzsektor anbelangt. Ja. Das heißt, du könntest doch eigentlich also, jetzt das habe ich mir erarbeitet. Ja, du könntest das doch auf legale Weise, könntest du doch damit eine große Karriere machen, mit dem Talent, sage ich jetzt mal. Also mit dem Talent, ja, allerdings habe ich dann die Befürchtung, dass ja ein gewisses Merkmal wieder erkennbar ist. Und ich weiß, dass die Strukturen so sind, dass man eben gerade in diesem Bereich also eigentlich immer weiß, wenn dort irgendwo ist und man das mitbekommen würde. Und ich habe einfach davor Angst, dass man das erkennt. Ganz kurze Frage, noch kurze Antwort. Bereust du? Bitte? Bereust du? Okay, ja, das können wir jetzt nicht weiter, können wir nicht weiter erörtern. Sendung ist rum. Ich danke dir, wünsche dir alles Gute, Alex. Ja. Tschüss. Nicht zu danken. In der Technik heute Katrin Mebold.